Kaffee und Spirituosen. A16b. Hören und vergleichen Sie. Ich hätte gern noch einen Likör. Da haben wir Orangen, Kaffee und Bitterlikör. Ich brauche einen Digestif, einen kräftigen. Wie wäre es mit einem doppelten Cognac? Welchen Schnaps empfehlen Sie? Kennen Sie den klaren Obstschnaps? Das ist die Spezialität des Hauses. Ich kann nach Kaffee nicht schlafen. Wollen Sie dann lieber einen Tee oder einen Schnaps? Ich möchte etwas ohne Alkohol. Möchten Sie Tee oder Kaffee? Ich habe zu viel gegessen. Hätten Sie etwas Beruhigendes für den Magen? Wir haben verschiedene Sorten Kräutertee. Kamille, Verbene und grünen Tee. Das ist bekömmlich.